Der Jürgen kriegt schon Falten vor lauter. Was? Nee, ich hatte schon Falten vorher. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Was ist dem eigentlich noch hinzuzufügen? Was ist denn eigentlich das Geräusch am Schluss? Das ist ein Sprungbrett. Das ist ganz witzig, weil der Audiomensch, der uns das gemacht hat, heißt auch Philipp, was immer zu lustigen Verwechslungen führt, zumindest bei mir. Das ist sehr verwirrend. Ja. So, wir haben die dritte Folge und tatsächlich schon ein Intro, das ist voll schön. Ja, und was für eins. Was für eins. Was wir nicht haben, ist irgendeinen schmissigen Eingangssatz, der uns alle vorstellt und elegant zum Thema überleitet. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag und wie auch immer. Ich sag dir, was wir nicht haben. Das war gemein. Ich würde seit Jahr und Tag auswendig können, was Jim Carrey sagt bei der Truman Show. Er sagt immer, falls wir uns nicht mehr sehen, guten Abend, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Genau. War das nicht genau das, was er sagt? Das könnte sein. Wahrscheinlich kann ich schon seit Jahren auswendig überwachen muss. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass er das ziemlich so sagt. Ja. Ne? Wie geht's euch? Ach. Was? Also mir ging's nicht gut. Und dann, dann haben wir zwei Folgen A aufgenommen und jetzt geht's mir voll gut. Das ist so geil, wie ich drüber lachen muss. Einfach nur sagt, mir ging's nicht gut. Es tut mir leid. Ja, ich fühle mit dir, Dominik. Das erzeugt von einer exzellenten Stimmung in der Truppe. Seit du mir erzählt hast, dass es dir nicht geht, bin ich zutiefst amüsiert. Nein, man muss auch mal über das Leid anderer Menschen lachen können. Das gehört einfach dazu. Das finde ich auch. Ja. Dafür sind wir hier. Das ist ein guter Aufschlag für das nächste Thema. Ich weiß ja nicht, was ihr erwartet, aber wir haben ja jetzt schon so ein bisschen, wir haben uns ja thematisch schon ein bisschen eingegroovt. Schauen wir mal, wo es uns heute hinführt. Wir fangen mal an. Das ist einer dieser großen Füllsätze. Mhm. Das ist einer der unnötigsten Sätze, die es gibt. Im Internet ist ja das Schönste immer, und dieser Blogbeitrag erklärt euch, wie es geht. Das finde ich so, da stellen sich mir immer echt die Nackenhaare auf. Da gibt es mehr Worte. Ja, das stimmt. Aber ist das tatsächlich noch eine Währung, die was wert ist heutzutage? Nur Aufmerksamkeit. Also passt mal auf. Für jemanden, der frisch aus dem Gefängnis entlassen wird, ist das Leben nicht gerade leicht. Wohnung, Arbeit, Anschluss, das alles finden ehemalige Strafgefangene nur sehr schwer. Mhm. Das gilt heute noch genauso wie im Jahr 1890. Aus diesem Grund wird damals in bierseliger Stimmung am Tresen der Schnurrbart-Diele in Berlin so etwas wie der erste Berufsverband für Ex-Knackis gegründet. Kurzer Hinweis, wäre ein Kneipenname, der heute wieder geil wäre. Oder schon wieder so, ach, die Hipster, was haben sie da wieder? Also ich würde fast wetten, dass es das gibt. Shoutout to, sagt man doch heutzutage, oder Shoutout, ja. Du meinst ein Shoutout? An Markus Rehmann, einen ehemaligen Kollegen von uns, der hat nämlich ein Craft-Bier zusammen mit Freunden in die Welt gebracht. Und als wir auf dem 33C3 waren, der Jürgen und ich, habe ich also halb Hamburg nach diesem Bier abgesucht. Und unter anderem eigentlich gab es es direkt vor unserer Wohnungstür. Gab's direkt vor der Tür, aber das ist eine komplett andere Geschichte. Aber unter anderem waren wir auch im Galopper des Jahres. Was ist denn der Galopper? Ja, das habe ich ganz verdrängt. So viel zum Thema hippe Szenekneipen mehr. Und das fand ich einfach nur noch hervorragend. Weil der Galopper des Jahres ist tatsächlich was, Spoiler, ich bin alt. In einer anderen Folge habe ich ja schon verraten, wann ich geboren bin. Jetzt kann ich auch das Jahr verraten. Ich bin ja tatsächlich schon 1981 geboren. Und ich wusste noch, früher in der Sportschau gab es noch den Galopper des Jahres. Aber das ist was komplett quasi vor die Hunde gegangen ist. Und was war das? Naja, halt ein Rennpferd. Ein Rennpferd. Ja. Okay, na, ich dachte, weil die Sportschau, das ist ja immer so Fußball und so. Nein, aber das ist tatsächlich was, worüber heutzutage nicht mehr berichtet wird, weil früher, so 80er Jahre, Anfang 90er, wurde das noch. Und Galopper des Jahres, hipper Name, super, toll. Sie dürfen weitermachen, Herr Kraus. So, ihr habt jetzt mal ordentlich vom Thema abgelenkt. So, wir sind in der Schnurrbart-Diele in Berlin. Da wird sowas wie der erste Berufsverband für Ex-Knackis gegründet, der Reichsverein ehemaliger Strafgefangener. Man spricht auch vom ersten sogenannten Ringverein. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Nur um schon mal abzuklopfen, ob ihr irgendeine Ahnung habt, welche Richtung es nehmen wird? Nein. Okay, sehr schön. 0,0. Das mit dem Ring hat zwei Bedeutungen, so viel kann ich schon mal erklären. Die eine, weil Ring ist sowas wie der Männlichkeitsritus zur Stärkung der Körperkraft. Zum anderen, weil die Mitglieder auch, um sich gegenseitig zu erkennen, Siegerringe tragen. Hm. So, das nur zum Hintergrund. Zitat eines der Gründungsväter. Denn die Armut war sehr groß und jeder musste wissen, wie er langkommt. Aus der Armut ist die Situation gekommen mit dem Verein. So, und dann war es voll das unwichtige Zitat eigentlich. Okay, es tut mir sehr leid. Für mich klingt es ein klein bisschen, also sollte das Ganze ein bisschen ins, ich sag mal, Dubiose absteigen, hat das mit dem Ring und diese Zugehörigkeit ja fast schon sowas von so einer schlagenden Burschenschaft oder vielleicht heute zum, keine Ahnung, so einer Biker-Gang. Das ist eine gute Richtung auf jeden Fall, ja. Mhm. Ohne zu viel verraten zu wollen, genau da geht's hin. In ihrer Satzung halten die Knastbrüder fest, dass sie fortan ein anständiges Leben führen wollen. Ohne Verbrechen, ohne Raufen und vor allem ohne auf den Boden zu spucken. Noble Ziele. Das muss man mal in seine Satzung schreiben. Schon mal keine Asiaten. Das Thema hatten die Tage erst. Ich bin einmal in meinem Leben in Asien gewesen. Das war am Hongkonger Flughafen auf dem Weg nach Neuseeland. Und am Hongkonger Flughafen ist es ungefähr so, als wenn du irgendwo in New York oder in Berlin oder sonst wo bist. Die gleichen Geschäfte, du kannst schnell kaufen, du kannst halt, was man so an internationalen Städten kaufen kann. Nur der einzige Unterschied ist, dass überall Schilder sind, bitte nicht auf den Boden spucken. Und das ist tatsächlich noch was, was in vielen asiatischen Ländern heutzutage einfach gang und gäbe ist, dass auf den Boden gespuckt wird. Na gut, ich sag mal, hier schmeißen viele Leute ihre Kippe auf den Boden. So ist es, genau. Jeder hat halt irgendwelche Nachteile. Ja. Genau. Okay. Die sind alle so bodenfixiert. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Ringverein geworfen. Und das ist insofern schlimm, als dass die Vereinsmitglieder sich in dem Verein gegenseitig regelmäßig Jobs zuschanzen. Hauptsächlich kommen die Männer in der Gastronomie unter. In Kneipen spülen sie Gläser, schenken Getränke aus oder halten die Ordnung aufrecht. Okay, Securities und Rockerbanden haben ja auch ein bisschen so Verflechtung. Genau, und jeder, der schon mal irgendwie vorbestraft ist, so ist halt auch einfach nicht so leicht in der Bank irgendwie an den Schalter zu kommen. Also, als Arbeit. Mal aufs Interesse, hat man damals, ich sag mal, wenn man jetzt so richtig klischee-mäßig danach geht, wenn du sagst, ja, das sind Leute, die sind, ich sag jetzt mal, so Klischee-Biker, ne? Die sind stark tätowiert und denen sieht man das schon an. Die können ja allein optisch schon gar nicht mehr in eine Bank. Hat man damals irgendwas gehabt, woran man gesehen hat oder womit sich die Leute identifiziert haben, die mal im Knast waren? Du meinst sowas wie Knast-Tattoos? Ja, oder irgendwas, wo man gesagt hat, Mensch, daran erkennt man jemand, der im Knast war. Was vielleicht auch so ein bewusstes Ding ist, dass man es trägt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nichts ist, was eine Gesellschaft jemanden gibt, sondern was du aus Stolz trägst, was ja viele Mafia-gleiche Syndikate, sage ich jetzt mal, genau. Tun. Also die Russen zum Beispiel oder die Triaden, die machen ja Tattoos entsprechend einfach pro Mord oder pro Knastjahr oder was auch immer. Aber in Deutschland wüsste ich das tatsächlich nicht, ja, dass du da Ich glaube, dass es tatsächlich in der Zeit schon üblich war, dass du sowas, wenn du dich irgendwo vorgestellt hast, dass nach einem polizeilichen Führungszeugnis und so gefragt wurde und dass jemand so eine Art Leumund auch hatte, so, dass man, kennst du den und der kennt den und der kennt den und der sagt mir, du warst im Knast, nee, du kriegst hier leider keinen Job in der Fabrik. Okay. So, wir sind, in welchem Jahr? Immer noch 1890? Ein Jahr später folgt der Eintrag ins offizielle Vereinsregister von Berlin und gerade einmal 8 Jahre später schließen sich die 12 in der Stadt existierenden Vereine zum Dachverband Ring Berlin zusammen. 12? 12. Wow, okay. Gibt viele Ex-Knackis. Ja, okay. Offenkundig. Naja gut, aber das finde ich gar nicht so erstaunlich, dass das so viele sind, sondern dass die wirklich anscheinend sehr viele davon dann auch tatsächlich Mitglied im Verein werden. Genau, aber ich glaube, viele konnten einfach, blieb einfach nichts anderes übrig. So standen gesellschaftlich und auf vielen Ebenen mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Und was passiert logischerweise, wenn sich dann viele solche Vereine zusammenschließen? Es geht mit den eigentlich ehrenvollen Werten dezent bergab. Mit Namen wie Kavalier Fritze und Juwelier Paul sammeln sich in dem Dachverein immer mehr ernsthaft zwielichtige Gestalten. Juwelier Fritze ist mal super. Und die sehen überhaupt gar keinen Grund darin, ihr Leben von vor der Einbuchtung in irgendeiner Weise zu hinterfragen. Von Zuhälterei bis Schutzgelderpressung kennt man bald keine Grenzen mehr. Im Gegenteil, da die Vereine ihren Mitgliedern gern mit Insiderwissen, Einbruchswerkzeugen oder Alibis aushelfen, befruchtet sich das kriminelle Element in dieser Zeit fleißig gegenseitig. Jetzt haben wir mal einen großen Sprung gemacht, gerade eben noch alles total in Jäger und jetzt ist auf einmal schon selbstverständlich, dass sie alle verbrechen. Herzlich willkommen beim Einbruch e.V. Hier ist Ihre Brechstange. Wir geben Ihnen Tipps, wo die reichsten Leute der Stadt wohnen. Ja, und ansonsten vielen Dank für Ihren Mitgliedsbeitrag. Hier ist Ihr Ausweis. Das ist wie ein bisschen so, wenn du durch Hollywood fährst und so eine Star-Map kriegst, so, oder? Ja, aber dann berät ich der Typ noch, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, welche Alarmanlagen installiert und wie man die am besten ausmacht. Es gab auch eine Zeit lang mal eine Website, die tatsächlich nur die Abwesenheitsnotizen aus Facebook ausgelesen hat. Also wenn jemand geschrieben hat, oh geil, up to Hawaii for 2 weeks, so ungefähr, the dog will take care of the house, dann hat es quasi das ausgelesen und Einbruch, Diebstahl, Recommendations gegeben. Interessant, in welchen Ecken des Netzes du unterwegs bist. Ja, es tun sich heute Abgründe auf. Okay, also wir sind noch immer jetzt ungefähr 1900 und es sind die goldenen Zeiten für Verbrechersyndikate. Die Geschäfte florieren und regelmäßige große Bälle und Galas sichern den Einfluss bis in die höchsten Gesellschaftsschichten, etwa auch in die Führungsriege der Polizei. Man leistet sich sogar einen eigenen Pressesprecher. Den Romanautor Dr. Arthur Landsberger. Oh Gott. Das ist schon echt ein Zeichen, dass es läuft. So, wenn du deinen eigenen Pressesprecher dir gönnst. Vor allem, wie schlimm das doch eigentlich ist. Du bist meinetwegen echt geläutert im Knast, kommst raus, die einzige Möglichkeit für dich, gehst in diesen Verein, vielleicht krieg ich einen Job als Tellerwäscher. Hier, gehen wir hin mit Einbrechen. Ja, aber ich wollte doch eigentlich nicht mehr. Nix, du bist dabei. Das Schöne ist, der Pressesprecher, der ist quasi von außen. Ja? Also ja. Der ist tatsächlich Bestseller-Autor und verschwägert mit den Ullstein-Brüdern, also im Buchgeschäft. Ullstein ist Verlag. Ullstein, der Verlag. Ja. Ein wichtiges Tier. Und eine funny Story über den Landsberger, er war wohl nicht der Allertreueste. Und so kam es an Silvester 1908 dazu, dass seine Ehefrau von Liebeskummer geplagt aus dem Fenster eines Hotelzimmers am Potsdamer Platz springt. Oh, ja. Ich hoffe, es war kein Tier involviert. Bisher war es auch noch nicht, das war noch nicht der funny Teil der Story. Sie ist leicht bekleidet und stürzt 3 Stockwerke dem Tod entgegen, bis sie von einem Christbaum gebremst wird und tatsächlich den Selbstmordversuch deswegen überlebt. Sehr schön. Ich hoffe, sie lebt Weihnachtswunde. Ein Weihnachtswunder. Danach? Die Ehe wird geschieden. Das ist alles, was ich dazu noch hier stehen habe. Aber merkt euch, den Landsberger, der kommt später nochmal. Deshalb ist nicht Grinsen versieht. Ja. So, am 12. Januar 1900 erblickt Adolf Leib das Licht der Welt. Und kurz darauf auch die anziehende Dunkelheit der Unterwelt. Eine Frage. Wurde er bekannt für Leibesertüchtigungen? So was ähnliches. Schnell sammelt er ein paar Vorstrafen wegen Diebstahl, Bandendiebstahl und Körperverletzung. Beste Voraussetzungen also, um erst im Knast und anschließend in einem der Ringverbände zu landen. Yeah, und los geht's! Adolf tritt dem Geselligkeitsclub immer treu 1919 e.V. bei. Geselligkeitsclub? Ich will einen Verein heute noch gründen, der Geselligkeitsclub heißt. Wir sollten später nochmal die Liste der Vereinsnamen aus dieser Zeit durchgehen. Ich glaube, ich werde ersticken vor Lachen. Das allein ist schon echt sehr nett. Die Wachsschnurrbartbrüder. Aus den Statuten des Vereins. Der Zweck des Vereins soll erreicht werden. Erstens. Durch Förderung der Freundschaft und Geselligkeit unter den Mitgliedern. Hört, hört! Zweitens, durch Unterstützung im Krankheits- und besonderen Notfällen. Hört, hört! Drittens, durch Unterstützung im Todesfalle. Hört, hört! So. Viertens, zur Unterstützung zur Durchführung von Einbrüchen. Moment. What? Wait, what? Immer treu hat sehr strenge Aufnahmebestimmungen. Mitglied werden kann nur wer mindestens 2 Jahre im Zuchthaus verbracht hat und das mit Entlassungspapieren beweisen kann. Kein Sexualdelikt oder Mord auf dem Kerbholz hat, niemals jemanden verpfiffen hat. So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, woher wussten die das? Wie kann konnten man das die das nachprüfen? Tja, da kommen jetzt die dem Ring nahestehenden Polizisten ins Spiel. Mm-hmm. So, die Kontakte sind bestens, will ich mal so sagen. So, also im Immertreu kommen die ganz harten Jungs zusammen. Einbrecher, Erpresser, Zuhälter, Drogenhändler und eben der ganze Abschaum. Das Vereinsmotto: Lass Neider neiden, Hasser hassen, was Gott uns gönnt, muss man uns lassen. Haters gonna hate. Ich finde es echt sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Vereinsmotto. Das ist so, scheiß auf alle anderen, wir nehmen uns sehr einfach. Sehr gut, sehr gut. Gibt es ein offizielles Briefpapier? Nee, aber dieses Motto war, glaube ich, einen Gobelin? In der Stammkneipe. Also es war irgendwo aufgestickt in der Stammkneipe. Schnell steigt der eher kleingeratene Adolf in den Rängen und steht schließlich als Geschäftsführer, so nennt er sich ganz offiziell, ganz an der Spitze des Clubs. Sein Spitzname: Muskel Adolf. Ja, jetzt kommst du dir blöd vor mit deiner Leibesertüchtigung. Ja. Ich bin zu visionär für diese Welt. Und Muskel Adolf ist tatsächlich einer der mächtigsten Gangster der 1920er Jahre. Und wie ihr sicher wisst, ist das die große Zeit von Al Capone. So, wobei ich aber die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass wir in Deutschland sind, oder? Ja, sind wir. Ach. Aber allein um zu vergleichen, was er quasi für einen Einfluss hat in der Gesellschaft und was er für Männer unter sich hat und was er für Reichtümer anhäuft. Genau. Und was er für große Muckis hatte. Adolf nimmt wenige Dinge im Leben so ernst wie den Verein und seine Grundsätze. Ist ein Mitglied in Not, wird geholfen. Die Mitgliedsbeiträge werden in der Regel zur Unterstützung erkrankter Brüder verwandt, in Anwälte für angeklagte Brüder investiert oder sie fließen in Care-Pakete für diejenigen, denen auch der beste Anwalt der Stadt nicht helfen kann. Also, alle liegen zusammen und dann wird den Brüdern gemäß den Vereinsstatuten ordentlich geholfen. Aber wenn du Vereinsmitglied bist und wieder in den Knast musst, dann fliegst du deswegen nicht raus, sondern bist du quasi for life. Das ist ja quasi wie eine Beförderung, so wenn du dann wieder in den Knast darfst. Du hast so quasi deine verbrecherische Art legitimiert. Genau, man kümmert sich dann sogar noch um deine Familie. So. Okay. Das ist tatsächlich genau der letzte Satz. Sitzt dein Bruder im Knast, kümmert sich der Verein auch um die Ehefrau. Regelmäßig sehen Brüder dort nach dem Rechten und danach, ob sich die Dame nicht vielleicht einen heimlichen Liebhaber zugelegt hat. In dem Fall werden die Unterstützungsleistungen sofort eingestellt. Ich kann mir vor allem irgendwie, oh Gott, vor allem stell dir mal wirklich vor, du bist mit so einem Typ zusammen, der war nicht in den Knast und du hast einen neuen Freund und dann tauchen diese Typen auf. Ich glaube, das ist nicht so richtig geil. Hallo, wir sind's. Hallo. Genau, sie kommen dann aber, also regelmäßig, ich konnte jetzt nicht genau verifizieren, was das bedeutet, aber das wahrscheinlich so. Alle 4 Stunden. 6-mal am Tag. Öfter mal. So, trifft es einen aus den eigenen Reihen noch schlimmer, so sind alle hinterbliebenen Mitglieder dazu verpflichtet, bei der Beerdigung zu erscheinen. Entschuldigt ist nur, wer hinter Gittern sitzt. Das ist nett, finde ich. Ja. So, es ist doch schön, so ein gesundes Vereinsleben. Ja, also ich wäre auch tatsächlich gerade noch gerne Mitglied. Ja, dann schauen wir mal. Ich werde dich später nochmal danach fragen. Okay. Es ist der 29. Dezember 1928, als auf dem Friedhof der Andreas- und Markus-Gemeinde die immertreu Brüder Abschied von Lattenpaule nehmen. Was der wohl angestellt hat. Nach der Beisetzung geht es geschlossen in das Kühn am Schlesischen Bahnhof. Was für ein vergleichsweise langweiliger Name. Genau. Dort erhält Muskel Adolf eine Nachricht. Der Hamburger Zimmermann Schulwies, also das wollte ich euch noch sagen, ihr müsst echt aufpassen, es sind viele Namen heute. So, ja. Der Hamburger Zimmermann Schulwies, der Bruder Emil Malchin am Vortag bei einer Schlägerei im Klosterkeller mit einem Messer verletzt haben soll. Sekunde, boah, ich brauch was Bruder im Sinne von Vereinsmitglied, genau. Bruder. Emil Malchin, einer von den Immertreuen, hat bei einer Schlägerei ein Messer abgekriegt, so von dem Zimmermann. Ja. Genau. Der Zimmermann ist aber nicht Mitglied. Der Zimmermann ist nicht Mitglied, ist ja ein Zimmermann. So, gut. Das ist ja quasi ein ehrbarer Beruf. Noch nie hat ein Zimmermann ein Verbrechen begangen. Genau. Und der Zimmermann soll aber genau in dem Moment, in dem sich die Immertreu-Brüder in dieser Kneipe treffen, in einer anderen Kneipe aufhalten. Im Naubur in der Breslauer Straße. Das Naubur stand bis vor kurzem noch unter dem Schutz der Vereinsbrüder. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, denn der Wirt hat einige Tage vorher den Schutzvertrag aufgekündigt. zufällig genau an dem Tag, an dem die Hamburger Zimmerleute den Laden zu ihrer Stammkneipe auserkoren hatten. Unglücklich. Ob das klug war? Ich vermute nein. Das hat sowas von, ja, es können Unfälle passieren. So, jetzt lässt sich der Adi das nicht zweimal sagen. Der okay. Ohnehin fühlen sich die immer treu Brüder von den selbstsicheren Rumgegockel der fremden Zimmerleute in ihrer Zunftkluft in der Machtstellung bedroht. So, das hat schon was, ne? Wenn hier die Zimmerleute mit ihren schwarzen Schlaghosen und ihren Westen mit dem Goldgebimmel hier rumgoggeln. Westen sind total provozierend, das sehe ich auch. Adolf packt 7 seiner Vereinsbrüder, darunter Koryphäen wie Mollen-Albert und Klamotten-Emil. Klamotten-Emil bin ich auch in der Was ist denn? Aber überleg mal, was wäre denn so dein, beziehungsweise euer Name, wenn ihr es mit irgendeinem Gegenstand immer verbinden würde oder einem Material, mit dem ihr arbeitet? Weil das ist ja immer so, ja, jetzt hat man Latten-Paul, Juwelier-Fritze. Was wäre dann so euer Name? Also ich glaube, für meinen Oldschool-Namen fehlt mir allein der Oldschool-Vorname. Ja, also ich glaube, mit Dominik lässt sich kein cooler Gangstername machen, weil das klingt einfach nicht bedrohlich. Und ich glaube, die Kombination meines Gegenstandes ist auch wenig bedrohlich. Das wäre wahrscheinlich der Couch-Dominik. Der gefährlichste Verbrecher in der Geschichte. Du wärst sicherlich irgendwie so der Dübel-Dominik oder so. Irgendwas eine Alliteration. Nein, muss es nicht, aber in deinem Fall würde sich das schön klingen. Wir haben eine Kollegin von mir, die Anna, die ist eine Frohnatur. Es ist manchmal schwer zu ertragen. Hallo Anna. Hallo. Die hat sich's mal zum Spaß gemacht, Alliteration für meinen Namen zu finden. Ich bringe die immer mit, das war unglaublich. Döner Dominik? Es war einfach nur noch ganz, ganz, ganz furchtbar. Ist das auch so eine schöne Liste? Ja. Hast du noch mehr von diesen Listen? Ja, in der Tat. Das sollten wir mal eine Sonderfolge drüber machen, über Dominiks Listen. Du bist der Listen-Dominik. Yeah. So, jetzt haben wir's. Tapir und Pinguine, ich sag's euch. Was ist dein Ding? Was ist mein Ding? Und was wäre dann dein Name? Mir fällt was ein, das darf ich nicht sagen. Ich bin der Spontan-Jürgen. Das ist auch keine Alliteration. Also, ja, boah, das ist aber mit Jürgen auch echt fies. Der Jojo-Jürgen. Kannst du so gut Jojo spielen? Nein, aber das wäre eine Alliteration. Wow. Mit Alliteration androhende Schlägereien nicht weiter herauszögern. Gut. Ich wäre wahrscheinlich sowas Langweiliges wie der Bindestrich-Jürgen oder der Blink-Nazi-Jürgen oder so. Ja. Das ist so mein Ding. Der Komma-Nazi-Jürgen. Ich beschwere mich, wenn jemand Binde- und Gedankenstriche falsch verwendet. So. Oh ja, ich fühle es. Genau, so das der Duden-Jürgen vielleicht auch. Mhm. So, habe ich schon erklärt, was eine Molle ist? Nee, ist auch Nein. nicht wichtig. Nee. Aber das ist ein Berliner Biermaß. Das ist eine halbe quasi. So, der Mollen-Albert ist... Kann man sich dann vorstellen? Ich weiß nicht, wie der Klamotten-Emil zu seinem Namen kam. Ich glaube, der hatte welche an. Hast du die Chaos-Radio-Folge, Chaos-Radio-Express über Bier, habt ihr die gehört? Shownotes? Die machen einen sehr langen Exkurs über Berliner Weiße. Weil das die eigentliche Berliner Weiße, also die Hefe, oder die da benennt wird, dass die schon seit Jahren ausgestorben ist, so zu speak. Und es gibt dann ab und an, kommt auf eBay eine Flasche, und die erzählt dann immer Höchstpreise unter Kennern, weil da kann man potenziell dann quasi die echte Berliner Weiße noch klonen. Okay. Das ist ja auch beim Brutto, dass dieses Pflegen der Hefekulturen, dass das irgendwie ein riesen, so. Riesen Gedöns ist, wo gerade, da gab es auch eine aktuelle Folge dazu, wo alle einen riesen Aufwand machen und monatelang diesen Teig immer wieder teilen und bewässern. Aber mega gut, hier ums Eck wohnt tatsächlich ein sehr, sehr guter Bäcker, der Mr. Griesinger. So viel Werbung kann man machen. Die Bäckerei ist leider 100 Kilometer weg, aber er wohnt hier. Nee, und er hat mal erzählt, er lebt nach dem Rhythmus von seinem Brotteig. Und das ist ein echt okay. Geiler Laden, da kommst du manchmal morgens rein und die haben einfach noch kein Brot. Weil der halt sagt, sozusagen, also der füttert halt seinen Teig immer zu regelmäßigen Zeiten. Sitzt und mit ihm abends auf der Couch und guckt Netflix. Netflix und isst mit ihm, trinkt mit ihm Wein, so beim Picknick, dann lachen beide. Nee. Und dann fand sie Tandem. Yeah. Das ist, glaube ich, so der kritische Moment. Das ist immer der kritische Moment in seinem Leben gewesen, bei dem Date, beim ersten Date, so. Okay, also wir verstehen uns gut und jetzt kommt die Wahrheit, ich lebe nach dem Rhythmus meines Brotteiges. Kannst du damit leben? Aber der macht ein hammergeiles Brot, also sehr empfehlenswert. Ja. Und der war sogar, ich glaube, als empfohlener Bäcker in der Zeit. Ich empfehle diesen Bäcker. Stulle or it didn't happen. Ja, muss ich mal, ich kaufe euch mal ein Brot bei dem oder erinnert so. Erinnert ihr euch noch an Molnar, Albert und Klamotten, Emil? Ach, da war, was. In dem Podcast ja, auf. Stimmt. Oh. Die sind nämlich gerade mit Muskel Adolf und Name, die Geschichte. Und noch fünf weiteren Vereinsbrüdern auf dem Weg ins Naubur. Ja. So, ganz kurz, die Gegend um den Schlesischen Bahnhof, muss ich vielleicht kurz erklären, das ist so ein Arme-Leute-Viertel in der Zeit. Als ob wir nicht kennen würden, im Jahr 1920, wie es da aussah. Genau, das, ich möchte mal so sagen, da gibt es viel Gesindel in den Straßen und Gassen. Außerdem ist die Wohnsituation relativ angespannt, aber es wird eine U-Bahn-Linie gebaut. Und deswegen sind auch relativ viele Zimmerleute in der Gegend. Also Zimmerleute und auch andere Handwerker. Und zwar so viele, dass man sogar welche aus anderen Städten herbeiholen muss, weil einfach so eine Baustelle. Bedarf Personal. Genau. Die Handwerker schlafen zum Teil sogar einfach in der Wärmestube im Bahnhof. So, das nur so, dass ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, wie es da so ist. Als jetzt Muskel Adolf und seine finsteren Gesellen, sie sind noch immer im feinen Beerdigungszwirn, mit Frack, Zylinder und weißem Schal gekleidet. Als die ins Nauburg kommen, finden sie im Schankraum nur sehr wenige Gäste vor. Der Schulwies, der gerade bei Aalehede, also Aale, ja, wie der Fisch, sein Abendessen kauft. Moment, wie? Aal, die Mehrzahl von Aal. Ah, okay, okay. Nee, es gibt ja auch das Werkzeug der Aale, deswegen. Ja, das wäre okay. Dann aber nicht der Fisch. Ja, gut. Genau. Gut. Nicht ihr seid euch einig, mit dem Fisch. Schon. Ja. So. Also, Schulwies kauft gerade sein Abendessen bei Aalehede und er wird freundlich gebeten, mitzukommen. Der hält die rausgeputzten Herren für Polizei und schickt sich an, der Aufforderung Folge zu leisten. Am Ausgang jedoch dämmert ihm, dass es sich um eine Falle handeln könnte und er setzt sich zur Wehr. Einer gegen acht, keine große Herausforderung für die Ringbrüder. Auch die drei, vier Zimmerleute, die sich noch im Schankraum befinden, vermögen gegen die fein gekleidete Übermacht wenig auszurichten. Das Blatt wendet sich jedoch, als die Tür zum Hinterzimmer aufgeht, wo 30 weitere Zimmerleute... Es geht nicht über einfache Mathematik. Ja, schon hat sich das Machtverhältnis durch eine ganz einfache Tür rapide verschlechtert. Die kräftigen Bauarbeiter greifen sich Beile, Hämmer, Hobel und was ihnen sonst noch in die Hände fällt. Ach, du Hobel fand ich auch sehr schön. Und gehen auf die Eindringlinge, die mittlerweile mit Billardkös und Stuhlbeinen bewaffnet sind, los. Das Naubur wird an diesem Abend Schauplatz einer zünftigen Prügelei. Danke, ich wollte gerade eben das Wort zünftig benutzen. Wohlan, man prügelt sich. Die Ringbrüder im Frack auf der einen und rund 35 rauflustige Zimmerleute auf der anderen Seite. Es fliegen Flaschen, Möbel und Personen. Räucheraale. Man erinnert sich im Nachhinein noch gut an den Fischverkäufer, der zwischen den Fronten steht und immerzu Aale, Aale ruft. Ich hätte gerne ein Ölgemälde dieser Situation. Das ist geil. Ich stelle mir den Typ vor, wie er dann mit so zwei Räucheralen in der Hand, wie so Nunchucks rumfuchtelt und alle K.O. schlägt. Und halt, die alle leben noch und beißen noch. Es ist halt komplett Asterix. Es ist komplett Asterix. So, alle prügeln sich und mittendrin steht einer und ruft, Aale, diese wunderschönen frischen Aale. Oh, das könnte so ein Tarantino-Film sein, der irgendwie total anfängt, völlig absurd blutig zu werden. Also das ist mit Abstand meine Lieblingsstelle in dieser Geschichte heute. Er wird von einem Stuhl ausgenockt. So. Der Aal? Nee, der Aalverkäufer. Mit dem Martin, der zusammengeführt hat. Der Aalehede. So, Muskel Adolf und die Seinen sehen wenig Land und sehr schnell ein, dass ein taktischer Rückzug angebracht ist. Zu allem Überfluss bekommt Adolf auch noch von einem Altgesellen, das ist übrigens meine zweitliebste Stelle, von einem Altgesellen der Zimmerer so eine auf den Zylinder geboxt, dass diese ihm über die Ohren rutscht. Okay, es ist wirklich Asterix. Das Festtagsoutfit ist dahin. Der stolze Muskel Adolf sieht aus wie eine Schießbudenfigur. Die aufgeriebenen immer treu Brüder flüchten, jedoch nicht ohne Vergeltung anzudrohen. Und zwar unmittelbare Vergeltung. Kurz darauf trifft die Polizei ein. Sie findet ein... Voll heldenhaft, wir haben die Polizei gerufen. Die waren's. Sie findet ein Lokal vor, in das wieder Ruhe eingekehrt ist und in dem sich keiner an eine Schlägerei erinnern mag. Ist nur alles voller Blut, die Stühle sind kaputt. Schlägerei. Ja, wobei, dann bräuchte es noch so einen kurzen Schnitt zu die Polizei. War hier eine Schlägerei? Macht die Tür auf und in dem Moment sind plötzlich wieder alle Stühle und alles ganz und so die Zimmerleute irgendwie haben total schnell alles wieder aufgebaut. Und hier der Klavierspieler noch. Möchten Sie einen Aal? Auch das Publikum auf der Straße, hauptsächlich bestehend aus Nutten- und Ganoven-Nachwuchs, hat freilich nichts gesehen. Jetzt haben wir in 2 von 3 aufgenommenen Podcasts das Wort Hure in Abwandlung. Fantastisch. Außer vielleicht ein paar Polacken, die die Schlägerei angezettelt haben könnten. Also, ihr erinnert euch, die Schlägerei, an die sich niemand erinnern kann. So, die Polizei schließt das Lokal, erlaubt den Zimmerleuten jedoch zu bleiben. Ob das nicht vielleicht etwas kurzsichtig ist? Im Laufe der nächsten 60 Minuten fahren etwa 30 Taxidroschken in die Breslauer Straße. Ihr könnt euch sicher denken, was das bedeutet. What could possibly happen? Immer treu hat per Telefon die Alarmstufe 3 ausgerufen und bezieht Stellung in der gegenüberliegenden Kneipe. Die Zimmerleute sind jedoch auch nicht untätig. Sie haben ebenfalls längst nach Unterstützung gerufen. Und rüsten mit Aalen auf. Nein, mit Maurern. Den härtesten Menschen der Welt. So, einige, die gehen einfach rüber und zimmern die ein. Die mauern die ein. So, einige das von ist den Maurern. Modus bei Gears of War. Einige von den Maurern, die zur Verstärkung herbeieilen, werden jedoch bis auf 2 von den Ringbrüdern abgefangen und standesgemäß verdroschen. Reinstürmen und zusammenschlagen gibt Adolf gegen Mitternacht das Kommando. Kein Mann, der weiß, was er will. Ja. Aber irgendwie, das Schöne bis jetzt an der Story finde ich, dass sich einfach alle nur aufs Maul hauen und so. Naja, ehrlich ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht so Katzengart zu. Da wird nicht geschossen oder irgendwie Hinterhalt und dann die Leute. Dann gibt es einfach aufs Maul. Warte mal noch 2 Absätze und führe dann bitte diesen Gedanken nochmal aus. Okay. Ich finde es schön, weil ich mir vorstelle, dass dieser Adolf immer noch seinen Zylinder so um den Hals trägt. Reinstürmen und zusammenschlagen! So, woraufhin rund 150 immer treu Brüder die Tür zum Naubur eintreten und auf die Zimmerleute losgehen. 150. Könnte sein, dass die Machtverhältnisse sich erneut geringfügig verändert haben. 150. Das ist ein bisschen wie die Simpsons-Folge über Homer, den Hummer hat und versucht ihn am Leben zu behalten, indem er immer wieder Zucker und Salz ins Becken geschüttet. Immer abwechselnd. Ja. Ich verstehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Das ist Machtverhältnis. Ach so. Ah, dass es okay. Immer hin und her kippt. Jetzt, okay, ich hab's verstanden. Der Groschen ist gefallen. Aber eine Frage, wie passen die da rein? Auch das wird noch weiter ausgeführt. Naja, ich konnte keine so genaue Beschreibung der Vorgänge finden, aber ich vermute mal, dass die recht schnell diese Kneipe einfach in Schutt und Asche gelegt haben und sich diese Schlägerei draußen dann fortgesetzt hat. Im Biergarten. Denn es ist gemeinhin bekannt geworden als die größte Massenschlägerei, die Berlin je gesehen hat. Schlägereien bitte draußen. Genau, und die dann irgendwo in den Straßen und auf dem Platz und in den Gassen nebenan und sich die so über das gesamte Areal verteilen. Und jetzt wie groß es noch wird, ja, es könnte ein ganzes Viertel geworden sein. Nee, was ist das denn da? Am Schluss die Auflösung? Und diese Schlägerei geht bis heute weiter. Die hat nie wirklich aufgehört. Es kam immer dazu und jemand ist halt rausgegangen. Und es prügeln sich irgendwie, das so aus Traditionsbewusstsein, immer noch diese 2 Vereine seit Jahren. Heute natürlich eher symbolisch. Wie das olympische Feuer. So, genau. Das darf nicht ausgehen. Es gibt doch da so, das ist wie dieser Krieg zwischen Dänemark und Kanada. Es gibt doch da so eine Insel. Was? Es gibt so eine Insel, die wird immer wieder abwechselnd von der anderen Partei eingenommen. Ja, und die Kanadier nehmen dann immer diese Insel ein und lassen eine Flasche Whisky da und die Dänen erobern die Insel zurück und lassen dann eine Flasche, ich weiß nicht was, Schnaps oder was, auch irgendwie einen heimischen Schnaps da. So, und das ist ein Krieg, der sich seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten immer so aber hin und her. Mal im Ernst, stehen die wirklich in irgendeinem kriegerischen Verhältnis deswegen? Nein, die treffen sich nie. Also ich glaube, Eroberung von Land ist schon ein kriegerischer Akt, so jetzt mal völkerrechtlich betrachtet. Geht man nur so, genau. Von daher, noch lachen wir. Noch lachen wir. Wenn da mal Öl gefunden wird. Zurück zu unserer Schlägerei. 20 Minuten lang brechen Eisenstangen, Äxte und Beile, Rippen, Nasen und andere Körperteile. Oh. Auch Dolche und Messer kommen zum Einsatz. Ich nehme alles zurück. Und als sich die Hamburger partout nicht ergeben wollen, ziehen die immer treu Brüder auch noch Pistolen. So, möchtest du nochmal auf das von gerade zurückkommen? Ja, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, jetzt kommt aber eigentlich auch eine schöne Begebenheit, denn später werden rund 100 Patronenhülsen eingesammelt. Und 100? 100 Patronenhülsen bei einer 200-Mann-Massenschlägerei, /Schießerei. Es stirbt aber nur der Berliner Maurergeselle Mörlitz. Das einzige Todesopfer bei dieser Schlägerei. Bitte sag mir, dass die Todesart damit nichts zu tun hat. Er hat einen Herzinfarkt. Nee, tatsächlich ist er direkt bei dieser Schlägerei unter die Räder gekommen. Er hat einen Aal verschluckt. Also es ist dann, kommt gleich noch, es stirbt dann noch einer, aber jetzt so direkt bei dieser Schlägerei und vor dann Ort. Und 30 andere, nein. Aber die. So. In den Straßen fließt das Blut in Strömen und auch sonst sieht die Gegend um den schlesischen Bahnhof aus wie nach einem Bombenangriff. Letztendlich gewinnt Immertreu den Kampf gegen die störrischen Hamburger. Ich meine, bei 150 zu was hat man vorhin irgendwie? 35? Lassen wir noch ein paar Maurer dazu. Ja. 40, maximal 50. Haben die sich tapfer geschlagen, 20 Minuten lang, würde ich mal behaupten. Oh Gott. Die Polizei, die das Gemenge auflöst, muss 4 Maurer und 2 Zimmerleute mit schweren Verletzungen abtransportieren. Einer der Zimmerer stirbt später an einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Vielleicht war er einfach im T-Shirt bei dieser Schlägerei. Ich meine, wir haben Ende Dezember. Ist auch echt gefährlich. Der Messerstecher Schulwies überlebt seine schweren Verletzungen. Das klingt wie ein Beruf. So, und es ist auch bemerkenswert jetzt, dass eigentlich nur Zimmerleute und Handwerker unter die Räder gekommen sind. Das wollte ich tatsächlich gerade fragen. Ist das so, ja? Ja, okay. Ist so. Also, gut, aber ich glaube, mit der Überzahl wundert es mich fast nicht. Und das andere sind ja Verbrecher, die sind das ja gewohnt. Und Muskel Adolf hat sich an seiner Schlaghand verletzt, um das noch ergänzend hinzuzufügen. Karate! Schlaghand! So, Mollen-Albert, Klamotten-Emil und der an seiner Schlaghand verletzten, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, der an seiner Schlaghand verletzten Muskel-Adolf werden kurze Zeit später zusammen mit einigen anderen verhaftet und in Moabit vor Gericht gestellt. Die Anklage lautet auf schweren Landfriedensbruch und Schlägerei. Ja. Gibt es eigentlich den Anklagepunkt Schlägerei heutzutage noch? Ich glaube nicht, weil wenn, dann musst du ja hier, wie heißt es? Körperverletzung. Aber Schlägerei als solches. Das ist eine sehr interessante Frage. Weil Körperverletzung ist ja das Resultat eigentlich schon. Ja. Ne? Schlägerei ist ja allein schon der Akt. Das so, wird, glaube ich, ist tatsächlich nicht mehr strafbar. Weiß ich nicht, aber du hast ja, wie soll man sagen, du stiftest ja andere noch zu weiterer Körperverletzung an. Also du. Aber das, ich glaube tatsächlich, dass Schlägerei ja auch verhandelt war. In vielen Strafsachen auch allein schon die Absicht strafbar. Ist denn dann auch die Absicht zur Schlägerei, ist denn sowas strafbar? Wusstet ihr, dass, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so ist, ja, aber dass es nicht strafbar ist, aus dem Gefängnis zu entfliehen? Das habe ich auch schon gelesen. Ja. Dass der Akt quasi fliehen zu wollen in der Natur des Menschen liegt und deswegen nicht bestrafenswert ist. Das ist so schön. Amen. Ihr erinnert euch noch an Landsberger? Das ist der Pressesprecher. Der Pressesprecher, der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit. Der schreibt für die Zeitung, jedoch zumeist im Auftrag der Immertreuen. Und zwar Dinge wie, Zitat, es war nichts als eine Prügelei, wie sie in Berlin fast jeden Tag vorkommen. Und wie sie auf dem Land zwischen rivalisierenden Dörfern und Dorfparteien jeden Sonntag üblich sind. Nürnberg und Fürth, nehmt euch ein Beispiel. Das Traurige ist, es war wahrscheinlich früher so. Ich meine, die haben sich ja auch die meiste Zeit des Abends ehrlich geprügelt. Also ja, sie haben dann irgendwann ihre Pistolen gezogen, aber auch nur, weil die anderen wirklich nicht einsehen wollten, dass sie unterlegen waren. Aber die meiste Zeit war das noch relativ ehrlich. Aber da fehlt mir echt nur noch der Pianospieler, der in der Ecke dann einfach immer schneller spielt und sich ab und zu duckt, wenn ein Aal auf dem Klavier steht, geflogen kommt. Aal, wir sind doch hier nicht im Wilden Westen. Oh. Landsberger versucht weiter, den Vorwurf zu entkräften, dass ein Verbrecherverein, auch ein Zitat, dass der harmlose Handwerker überfallen habe. Schließlich können Vorbestrafte wie Koks Justav, Knochenbrecher Atze oder Brillanten Willi ja kaum den hiesigen feinen Land- und Golfclubs beitreten. Also müssen sie eben ihre eigenen Vereine gründen. Moment, bitte nochmal. Was war der Name von Knochenbrecher? Atze. Knochenbrecher Atze. Überleg mal, sehr geehrter Herr Knochenbrecher Atze, Sie haben sich also hier beworben auf diese Stelle als Juwelier. Was haben Sie in Ihrer Vergangenheit gemacht und was können Sie besonders gut? Haben Sie denn ein polizeiliches Führungszeugnis? Ja. Was steht denn da so drin? Da steht, ich bin sehr gut mit, ich kann gut auf der Schreibmaschine schreiben. Echt? Das wäre ja toll, denn wir brauchen gerade jemand, der sich um die Warenbestände kümmert. So 3, 2, 4 Anschläge die Woche? Ja. Kriege ich hin. Ah, tipptopp, Sie sind eingestellt. Koks Justav. Brillanten. Willi ist auch schön. Vor allen Dingen wird der Koks Gustav vielleicht sogar tatsächlich nach... Justav. Justav. Ja. Aber man denkt ja heutzutage sofort an die Droge, aber damals, ich möchte den schönen Song also jeder, von der Falco noch jeder, der Falco kennt. Ja, Mama, der Mann mit dem Koks ist Mutter. Da. Mutter. Ja. Ja, mein Junge, ich weiß es ja. Ja. Aber ich habe kein Geld und du hast kein Geld, wer den Mann mit dem Koks bestellt. Ja, aber da, komm mal ganz ehrlich, da ging es doch um Drogen. So. Ja, im Video sah man jemanden, der... Ja, bei Falco war es ja dann schon doppeldeutig, aber ich glaube, das ist doch einfach ein Kinderlied, das früher tatsächlich um Kohle ging. Echt? Ich glaube schon. Der also, Mann mit dem Koks ist da. Ja, halt der Typ, der sozusagen die Kohle bringt. Und dann ist die Frage, ja, wer hat denn den bestellt, weil keiner hat eigentlich Geld dafür. Ich mache jetzt Folgendes. Bis zur nächsten Folge werde ich meiner eineinhalbjährigen Tochter das als Gute-Nacht-Lied vorsingen und warten, was meine Frau dazu sagt. Und das ist der Gradmesser davon. Das ist dann der Gradmesser. Wie's gemeint meine ist. Okay. Damen und Herren, er hat es im Podcast versprochen, er muss es durchziehen. Ich habe noch ein Zitat von dem Landsberger. Das Vereinsleben unterscheidet sich in nichts von dem eines Männergesangs- oder Kriegervereins und die hier folgenden Statuten beweisen es. Also das hat er so in die Zeitung geschrieben. Moment. Und dann hat er nochmal ihr erinnert euch an die Gesellschaftlichkeitsstatuten. Was ich wahnsinnig geil finde, wenn es dann wirklich so einen Männergesangsverein gibt, die so, ja, ja, ja, wir gehen uns prügeln, ziehen irgendwo auf die Straße in die Kneipe und hauen, keine Ahnung, und hauen dem Fischereisangsverein dann aufs Maul. Soll ich dir jetzt verraten, dass in den Reihen der immer Treuen auch einige Mitglieder von dem Männergesangsverein Nord, glaube ich, hieß er, dabei waren? Ich möchte bitte, dass die irgendwie a cappella irgendein Lied singen, während sich geprügelt wird. Ich glaube, wir schauen uns später tatsächlich nochmal die Wikipedia-Liste mit den Namen der Ringvereine an. Vielleicht können wir dich noch weiter erheitern. Also im Großen und Ganzen, geiler Typ, dieser Landsberger. Ein Großteil der Presse und der Öffentlichkeit sympathisiert aber trotzdem mit den schwer zerbeulten Hanseaten. Komisch. Unter diesem öffentlichen Druck verbietet sogar der Polizeichef kurzerhand die Ringvereine. Sehr doof. So, jetzt macht es sich aber für die Angeklagten bezahlt, Mitglied in eben einem solchen Ringverein zu sein. Denn im Büro des legendären Staranwalts Dr. Dr. Erich Frey tauchen am Silvestertag 1928 acht Kesse Fürstinnen auf, darunter auch Aktienmieze Hulda Spindler, die Frau des Immertreu-Vorstands. Hulda? Hulda. Was für ein geiler weiblicher Vorname. Hulda. Hulda. Ich frage mich aber auch, wie sie zu dem Spitznamen Aktienmieze gekommen ist. Mit geklautem Schmuck überreden die Damen den Juristen, den Fall zu übernehmen. Oh Gott. Er willigt ein. Ja, was auch sonst. Und weil derart besondere Umstände besondere Maßnahmen erfordern, engagiert er außerdem seinen schärfsten Konkurrenten, Dr. Max Alsberg. Also er engagiert ihn auch gleich, damit er eben keine Konkurrenz macht. Ja, und damit er eben noch quasi hilft sogar. Genau. Gut. So, jetzt haben wir die zwei wohl besten Strafverteidiger ihrer Zeit vor Gericht und die treten tatsächlich auch nur dieses eine Mal und nur für die 5 Tage der Hauptverhandlung zusammen vor Gericht auf. Also ein historischer Moment, möchte ich sagen. Ich hoffe, sie machen Zaubertricks. Ja, das kann man tatsächlich so umschreiben, denn sie sind auch ein bisschen exzentrisch. Alsberg zum Beispiel lässt sich regelmäßig... Das wird auch Egel. Er hat das böse Wort gesagt. Alsberg lässt sich beispielsweise regelmäßig im Rolls-Royce vors Gericht chauffieren, um Richter und Mandanten vom Start weg zu beeindrucken. Und Frey hat stattdessen das Monokel als wertvolles Werkzeug vor Gericht für sich entdeckt. Zitat Berliner Tageblatt. Der Verteidiger, der in dem großen Diebsprozess fungiert, trägt ein Monokel. Er benutzt es als Beweismittel und rhetorische Wendung. Er klemmt es scharf ein, wenn er dem Staatsanwalt etwas Energisches zu sagen hat. Er lässt es im bewegten Moment pathetisch aus dem Auge fallen. Das sieht sich sehr vornehm an. Aber als Beweismittel? Naja, das war, glaube ich, eher so rhetorisch gemeint. Wie also. Monokel beweist es. Monokel des Beweisens. Sachkenntnis plus 7. So, und genauso in der Art läuft jetzt auch irgendwie der Prozess. Mit rhetorischer Schärfe, denen die Maurer und Zimmerer nichts entgegenzusetzen haben, zerlegen die beiden Staranwälte die Zeugen einen nach dem anderen, nach dem anderen, oh nach dem anderen, nach dem anderen. Neben den vielen Widersprüchen in den Reihen der Zeugen steht außerdem die Behauptung im Raum, dass die bereits abgegebenen Teilgeständnisse der Immertreu-Brüder von der Polizei erfoltert worden waren. Also, ihr seht, wie das läuft. So, der Grundpfeiler von Adolfs Verteidigung ist die Aussage, dass er Schulwies eigentlich nur habe stellen und der Polizei ausliefern wollen. Natürlich. Ja. Ich und meine 149 Freunde mit waren, Pistolen und Messern waren nur ganz zufällig in der Gegend. Es tut mir leid, aber Knochenbrecher Atz ist ein ehrbarer Mann. Wohlan. So, während der Prozess läuft, stirbt jetzt auch noch Emil Malchin. Wer hat aufgepasst? Wegen der Lungenentzündung im Krankenhaus? Nein. Nein. Das war der ursprünglich das Messer abgekriegt hat. So, der hat noch gelebt bis dahin. Der liegt jetzt, während der Prozess läuft, seinen Verletzungen, was natürlich weiter dazu beiträgt, dass die Sympathien langsam wieder in Richtung der Verbrecher wandern. Ihr seid nicht so gespannt? Oder seid der seid tut so? Nur so! Viele der Zeugen können sich auch plötzlich an nichts mehr erinnern. Und wink, wink, auch in den Reihen der Polizei ist Vergesslichkeit plötzlich nicht mehr selten. Oh, wow! Seinen Höhepunkt erreicht der Prozess aber, als dem Anwalt Frey während der Verhandlung sein Pelzmantel gestohlen wird. Und dann irgendwo bei den Maurern auftauchte. So ähnlich. Frey. Oh Mann. Also ich meine, der Frey ist ja offensichtlich ein heller Kopf. So, er greift die Sache mit dem Pelzmantel auf und erhebt die immer Treuen damit endgültig zu heiligen, indem er sagt, sehen Sie, Herr Richter, solche Diebstähle würden nicht vorkommen, wenn man die Vereinsbrüder wieder gewähren lässt. Sie haben solche Dinge verhindert. Ach. Das ist mal eine so richtig geile Argumentation. Moment, also du verteidigst Leute, die sich zusammenschließen, die vorher im Knast waren, dass sie keine Verbrecher sein können, weil sie verhindert haben, dass Anwälten vor Gericht der Pelzmantel geklaut wird. Aber der ist doch weg. Das ist doch total schlüssig. Aber der ist doch weg. Logisch. Moment, aber der ist doch weg. Wer ist weg? Der Pelzmantel. Ja, aber das wäre ja nicht passiert, wenn die aufgepasst hätten. Genau. Dadurch, die haben das verhindert. Die nicht für Zucht und Ordnung sind ja diese Sorgen auf den Ach Spaß. So, weil die gerade in Untersuchungshaft sind oder so. Genau, deswegen sind ja diese Verbrechervereine so wichtig. Okay. Ihr habt es vielleicht zwischen den Zeilen rausgehört, der ganze Prozess und auch das Urteil ist eine Farce. Muskel Adolf wird tatsächlich aber wegen Landfriedensbruch zu 10 Monaten auf Bewährung verdonnert. Mollen Albert erhält 5 Monate, alle anderen werden freigesprochen. Und Knochenbrecher-Atze wurde freigesprochen, yo! Die Körperverletzung mit Todesfolge ist vom Tisch, weil niemand mehr sagen kann, wer wen eigentlich geschlagen, gestochen oder beschossen hat. Pff, eigentlich eh niemand. Also es ist die größte Schlägerei in der Geschichte, wahrscheinlich in der deutschen Geschichte oder wahrscheinlich, die es überhaupt jemals so gegeben hat in der Form. Nein. Und das Einzige ist 2 Verurteilungen wegen Landfriedensbruch. So, nur um das mal hier festzuhalten. Außerdem wird das Vereinsverbot nach dem Prozess wieder aufgehoben. Nur gerechtfertigt. Moment. Also es wurde vorher beschlossen, dass der Verein verboten wird. Genau. Vor dem Prozess, unter dem Druck der Öffentlichkeit, Und bei dem Prozess sind jetzt Leute aus dem Verein angeklagt. Die werden dann aber entweder zu geringen Strafen oder komplett freigesprochen. Und als Logik davon wird der Verein wieder erlaubt. Sie haben ja nichts Unrechtes getan, wie das Gericht bewiesen hat. Die meisten waren ja vollkommen unschuldig. Und das sollte klar sein. Und also Vereine zu verbieten wegen so ein bisschen Landfriedensbruch ist ja nun auch ein bisschen weit gesprungen. Ist ja ungerecht. Du wirst ja nicht ungerecht sein, Philipp. Oh Gott. So, wir sind schließlich in einem Rechtsstaat. Natürlich. Ja, haben wir uns jetzt darauf geeinigt? Sind wir alle auf der gleichen, gleichen Seite? Bis Adolf Leib 1934 letztendlich von der Gestapo als Berufsverbrecher verhaftet wird und von der Bildfläche vermutlich in ein KZ, was genau ist, weiß man nicht. Oh Gott. Verschwindet, hatte er noch ein paar erfüllte Jahre vor sich. Er singt zusammen mit Marlene Dietrich in seinem Stammlokal, der Mullergritze. Moment! Was? Er singt zusammen mit Marlene Dietrich in seinem Stammlokal, wow, der Mullergritze. Ja, ey, puh, der schmeißt Galas und Bälle, da würdest du dich ganz schön umschauen. Er empfiehlt sich außerdem mit großem Nachdruck als Berater und als Inspirationsquelle für den 1931 gedrehten Film M, eine Stadt sucht einen Mörder. Ach. Oh, Ach. Guter aber Film. Aber das ist ja schlecht, weil da geht es ja um Kindermörder. Da aber da tun sich ja alle zusammen, sogar die Verbrecher. Ja, aber er ist Inspiration finden. Für was? Da kommen ja sehr viele Verbrecher in dem Film auch vor. Und er aber er ist nicht die Inspiration für die Kindermörder. Er ist jetzt nicht. Was ich vergessen hatte zu erwähnen, natürlich Kinder in dem Fall. Nein, aber er tatsächlich drängt sich geradezu auf, um eben die Verbrecher in dem Film nicht quasi falsch in falschem Licht erscheinen zu lassen. Ja. Sagen die kommen ja voll gut weg in dem Film, finde ich. Man könnte auch anders sagen, die ehrbaren Verbrecher. Den habe ich in der Tat noch nie gesehen, den Film würde ich sehr gerne nachholen. Es lohnt sich. Okay, ja. Wir machen mal einen Filmabend, weil wir haben jetzt ja schon 2 Filme auf unserer Liste. Was ist der andere? Hallo, der Pesthauch des Bösen. Ah, natürlich. Habt ihr den schon vergessen? Genau, auch sonst ist Muskel Adolf recht aktiv im Drogen-, Erpressungs-, Einbruchs- und im allgemeinen Knovengeschäft. Für Landsberger sieht es nach 1933 schlecht aus. Unglücklicherweise ist er nicht nur Nazi-Gegner, sondern auch noch Jude. Oh Gott. Und so werden nach der Machtergreifung der Nazis erstmal seine Bücher verbrannt. Und daraufhin nimmt er sich dann im Oktober an seinem Schreibtisch das Leben. Okay. Dr. Erich Frey erhält dann am Heiligabend des Jahres 1929 ein Paket mit einem Pelzmantel. Die beiliegende Nachricht sagt, ehrlich verloren, ehrlich erworben, Aktienmiete. Are you shitting me? Was? Traumfrau. Traumfrau. Also ich meine, es war ganz offensichtlich alles gestellt mit dem Pelzmantel. Also ja, ja, aber was zum So, ist doch schön, dass das würde heutzutage immer noch genauso funktionieren. Das ist das ganz Schlimme an der ganzen Sache. Ja. Dass er seinen Pelzmantel wieder bekommen hatte. Ich, ja, ich glaube, dass die wenigsten Leute noch Pelzmantel tragen. Aber, aber das ist ein so schönes Ende für die Geschichte. Der hat seinen Pelzmantel wieder. Oh, happy end. Ich freue mich so. So. Kurz darauf kommen die Nazis an die Macht und... Hallo, happy end. Okay. So, wir gehen jetzt alle noch ein Aal essen, würde ich sagen. Ich mag keinen Aal. So ein Räucheraal. Ja. Kannst du ihn als Kampfwerkzeug benutzen? Okay. Gegen wen? Ich bin nur so friedfertig. Na, wir finden hier sicherlich ein paar Zimmerleute irgendwo oder Maurer. Du könntest uns jetzt eigentlich schon Schlägern gehen. Das wäre mal eine geile Zeitungsannonce. Die könnten eigentlich unser Maurer Gesetz machen. Wir geben lustige Zeitungsannoncen auf. suche Ganoven, um ihn mit einem Aal zu verdreschen. Das wäre ein schönes, das sollten wir ausarbeiten. Das ist ein schönes Marketingkonzept für unsere Podcast-Folgen. Nee, das wäre auch eine schöne Partnerbörsenanzeige. Ja, genau. So für jede Folge machen wir in irgendeiner Zeitungskleinanzeige suchen Zimmerleute und Maurer für Schlägerei mit allen. Ja, sehr schön. Das sollten wir tun. Dominik, du bist unser Marketingbeauftragter. Du weißt, was du zu tun hast. Absolut. So, und alle anderen, die es bis hierher ausgehalten haben, erstmal vielen Dank. Ich weiß echt nicht, warum ihr das tut, aber es wäre sehr schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Gut, als kleinen Bonus-Content am Schluss noch einen herzlichen Dank an eigentlich das ganze Sendezentrum und alle, die am 33C3 beteiligt waren. Vor allem den Podcast-Paten. Genau, Patinnen, denn da haben wir uns ja praktisch kennengelernt und so ist dieser Podcast ins Leben. Die haben uns den ganzen Scheiß eingebrockt eigentlich. Ja. Das deklarierst du jetzt als Bonus-Content? Ja! Auch und bitte. Jetzt als besonderes Schmankerl noch Danksagungen. Moment. Und jetzt als Premium-Content jetzt noch Werbung. Jetzt kommt noch der Spendenaufruf. So, ich mach dann mal aus. So. Nein, bitte nicht. So, Kinder, jetzt mal wieder da haben abschalten die Leute. Und geht euch mal wieder richtig ehrlich schlägern. Wie war das immer bei Löwenzahn? Ihr seid ja immer noch dran. Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay. Ich glaube, ich will noch ein Bier.